auf die Reise, Kleidung und Speise. Aber dann denk daran, stimme Gott ein Loblied an. Stimme Gott ein Loblied an.